Erster, die Israeliten zerstörten alle falschen Altäre. Sie taten dies in Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse. Danach gingen alle Israeliten nach Hause. Zweiter, König Hiskia teilte die Priester und Leviten ein. Sie sollten im Tempel dienen. Sie sollten Opfer bringen und Gott loben. Dritter, der König gab Geld für die Opfer. Er gab es für Morgen- und Abendopfer. Auch für Opfer an Sabbaten und Festen. Das war nach Gottes Gesetz. Vierter, Hiskia sagte den Leuten in Jerusalem, gebt den Priestern ihren Anteil. So können sie Gottes Gesetz folgen. Fünfter, die Israeliten hörten den Befehl. Sie brachten viel Getreide, Wein, Öl und Honig. Sie brachten auch den Zehnten von allem. Sechster, die Leute aus den Städten Judas brachten auch den Zehnten. Sie brachten Rinder und Schafe. Sie legten alles in große Haufen. Siebter, sie begannen im dritten Monat. Sie sammelten die Gaben. Im siebten Monat waren sie fertig. Achter, Hiskia und die Anführer kamen. Sie sahen die großen Haufen. Sie lobten Gott und sein Volk Israel. Neunter, Hiskia fragte die Priester und Leviten. Er fragte sie nach den Haufen. Zehnter, Asaja, der Hohepriester, antwortete. Er sagte, wir haben genug zu essen. Es ist noch viel übrig. Gott hat sein Volk gesegnet. Elfter, Hiskia befahl, Räume im Tempel zu bauen. Die Räume wurden gebaut. Zwölfter, sie brachten die Gaben und den Zehnten hinein. Sie waren sehr sorgfältig. Chanania war der Aufseher. Sein Bruder Simei half ihm. Dreizehnter, viele Männer halfen Chanania und Simei. Ihre Namen waren Jehiel, Asasja und andere. König Hiskia und Asaja befahlen dies. Vierzehnter, der Levitkore war Torhüter im Osten. Er passte auf die freiwilligen Gaben auf. Er sorgte für die heiligen Gaben für Gott. Fünfzehnter, Iden, Minjamin und andere halfen Kore. Sie verteilten die Gaben in den Priesterstädten. Sie gaben jedem Priester seinen Anteil. Sechzehnter, sie gaben auch den Männern ihren Anteil. Das waren Männer ab 3 Jahren. Sie dienten im Tempel jeden Tag. Siebzehnter, die Priester wurden nach Familien aufgeschrieben. Die Leviten wurden ab 20 Jahren aufgeschrieben. Sie wurden nach ihren Aufgaben eingeteilt. Achtzehnter, ihre Kinder, Frauen, Söhne und Töchter wurden auch aufgeschrieben. Die ganze Familie wurde registriert. Sie lebten sehr rein für Gott. Neunzehnter, Priester in den Städten bekamen auch Gaben. Bestimmte Leute verteilten diese Gaben. Sie gaben sie allen Priestern und Leviten. Zwanzigster, Hiskia tat dies in ganz Juda. Er tat, was gut und richtig war. Er tat es vor Gott. Einundzwanzigster, Hiskia diente Gott im Tempel. Er folgte Gottes Gesetz und Geboten. Er tat alles von ganzem Herzen. Und er hatte Erfolg.